Am 22. März stand in der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News ein Beitrag des Ehrenvorsitzenden der Unterstützungsgesellschaft für politische Häftlinge vom Rat der Bewegung der Familie für die Demokratisierung Südkoreas. Darin wurde appelliert, durch die Kerzenkundgebungen die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAAT zu verhindern und eine neue Ära der selbstständigen Wiedervereinigung, des Friedens und des Gedeihens zu eröffnen.